Deutschlandfunk, Medias Res. And that goes for fake news, foreign interference in elections, and developers misusing people's information. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a mistake, and I'm sorry for it. Die Verbreitung von Fake News, die Einmischung ausländischer Mächte bei Wahlen, der Missbrauch von Daten. Als Mark Zuckerberg im Frühjahr dieses Jahres vor EU-Abgeordneten auftrat, hat er sich dafür entschuldigt, dass sein Unternehmen die Verantwortung für all diese Dinge lange Zeit nicht so recht auf dem Schirm hatte. Doch dieses Mea Culpa war ziemlich wohlfeil, denn die Öffentlichkeit weiß immer noch nicht, wie es beispielsweise dazu kam, dass die Daten von 87 Millionen Menschen an die Firma Cambridge Analytica weitergereicht wurden. Das britische Parlament hat nun interne Mails und andere Dokumente von Facebook beschlagnahmen lassen. Es handelt sich dabei um eigentlich streng vertrauliche Unterlagen aus einem kalifornischen Gerichtsprozess. Der Ökonom und Publizist Hannes Krasegger warnt schon lange vor dem Ausverkauf unserer aller Daten an Internetkonzerne. Mit ihm bin ich jetzt per Telefon in Washington verbunden. Herr Krasegger, dieser Schritt des britischen Parlaments jetzt, haben Sie sich da gedacht, endlich passiert da mal was? Genau, seit Monaten warten wir darauf, dass dieses kalifornische Gericht, das den Fall des Unternehmens 643 behandelt, das Facebook verklagt hat, endlich diese internen Mails, um die es sich da vor allem handelt, freigibt. Und aus diesen Mails könnte hervorgehen, ob Facebook wirklich einfach nur Fehler gemacht hat, damals, als all die Daten freigegeben wurden von den Nutzern, oder ob das vielmehr eine bewusste Entscheidung war von Facebook, die Sicherheit seiner Nutzer zu riskieren für maximalen Profit. Warum fällt es denn überhaupt so schwer, von Facebook Aufklärung darüber zu bekommen, beziehungsweise ja, warum tut sich Facebook so schwer, Aufklärung zu geben? Stellen Sie sich mal vor, die Welt aus der Perspektive von Facebook. Sie haben ein paar Leichen im Keller und gleichzeitig verdienen Sie ungeheuer viel Geld. Das heißt, jede Minute, die Facebook da verzögern kann, hinausschieben, die Gegner verwirren, ist extrem viel wert. Ich meine, es gibt unglaublich schwere Anschuldigungen gegen Facebook. Es geht hier um Genozid in Myanmar, es geht um die Verletzung von Wahlen in Europa und den USA. All das und gleichzeitig macht Facebook Rekordgewinne weiterhin. Und deswegen fährt Facebook eine Taktik, die darauf hinausläuft, dass nach vorne hin Mark Zuckerberg sich vor der Welt entschuldigt und nach hinten rum seine Vize Sheryl Sandberg anfängt, Gegenkampagnen zu fahren, die die Gegner verunsichern sollen und sogar sowas wie Opposition Research anstößt. Das heißt also, die Opposition zu destabilisieren, die sich dagegen Facebook aufbaut. Und zwar nicht nur in den USA, sondern auch in Europa und jetzt, wie wir gerade sehen, in England. Das heißt, Facebook-Kritiker sollen diskreditiert werden und diskreditiert worden sein. Was wissen Sie darüber? Also Facebook hat eine Firma beauftragt, die heißt Definers. Und diese Firma macht Opposition Research, das heißt, sie versucht über Kritiker rauszufinden, was die Schwachpunkte dieser Kritiker sind und wie man die Position dieser Kritiker unterminieren kann. Diese Definers streuen ihre Informationen, die sie herausfinden, unter anderem auch an ultrarechte Mediennetzwerke, die sich zum Beispiel in den USA über Breitbart in die breite Masse sozusagen hineingefressen haben. Und diese Definers haben Informationen gestreut, dass die Opposition gegen Facebook von George Soros, einem ungarisch-amerikanischen Finanzunternehmer, finanziert worden sei. Das sind ähnliche Vorwürfe, wie Donald Trump gemacht hat, als Kritiker angefangen hatten, gegen ihn und die Wahl seines neuen Verfassungsrichters zu protestieren. Das heißt, da hat sich Facebook Taktiken angeeignet, die wir eigentlich nur aus dem total rechten Spektrum kennen. Und das führt eigentlich zu einer Neuwahrnehmung von dem, was Facebook in Wahrheit eigentlich ist. Das ist ein gewinnorientiertes Unternehmen und nicht eine Art verlängerter Flügel der Demokratischen Partei oder ein Ding, das auf der Seite des Guten steht. Hier geht es darum, Gewinne zu machen. Und dafür hat Facebook gekämpft. Wäre es aber da nicht in der Zeit, wenn ich das jetzt von Ihnen so höre, politisch oder auch juristisch oder beides, stärker gegen Facebook vorzugehen? Ja, also ich bin hier in den USA und es ist eine unglaublich aufregende Zeit zu sehen, wie sich das hier in den USA gerade aufbaut. Also an der Ostküste und an der Westküste von Mitarbeitern von Tech-Unternehmen selber höre ich überall die Kritik aufkommen. Es ist allerdings noch nicht so weit, dass hier in den USA, wo man wirklich zubeißen könnte, ja, über Parlamente und über Gesetzgebung, dass hier wirklich etwas in der Pipeline ist, was diese Unternehmen beißen könnte. Das ist noch nicht mal wirklich in Diskussion, beziehungsweise da kursieren nicht mehr als White Papers, also sogenannte also Papiere, in denen erste Ideen diskutiert werden, was man tun könnte. Das heißt, es ist absolut höchste Zeit und im Prinzip dreht sich es um eins: Facebook verdient an unseren Daten und mit diesen Daten, von diesen Daten will Facebook nicht loslassen. Und darum dreht sich auch dieser Prozess und die Papiere, die gerade das britische Parlament sich gesichert hat. Und wir werden mal gucken, was da weiter passiert. Vielen Dank, Hannes Krassegger war das, Ökonom und Facebook-Kritiker zurzeit in Washington.